Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, informierte sich beim Besuch in der Saline Gyesong über die Produktion von Salz mittels der unterirdischen Säule in der Volksarmee. Ihn begleiteten Hwang Byung-so und weitere Funktionäre der Partei und Armee. Kim Jong-un sagte, als er die Nachricht darüber erhalten hatte, dass die Volksarmee eine Salzproduktionsmethode mittels der unterirdischen Säule eingeführt und damit auf einem kleinen Salzfeld eine große Menge von Salz herstellt, konnte er vor großer Freude einfach nicht einschlafen. Die ganze Nacht hindurch hat er die Materialien darüber abermals durchgelesen und ist im Dauerlauf hierher gekommen. Voller Freude betonte er, nun sei eine feste Perspektive eröffnet, den mit dem Tag steigenden Bedarf der Volkswirtschaft an Salz genügend zu decken. Auch bei der Durchsetzung der Hinweise des großen Feldherrn Kim Jong-il darauf, die Salzproduktionsmethode mittels der unterirdischen Säule aktiv einzuführen, steht die Volksarmee an der Spitze. In der Gesellschaft hätte man schon seit einigen Jahren mit der Entwicklung dieser Methode begonnen, aber gäbe es immer noch kein richtiges Ergebnis. In einem kurzen Zeitraum hätte die Volksarmee wirklich Großes geleistet, ohne viel Aufhebendes zu machen. Wie erwartet sei die Volksarmee im Vergleich mit anderen ganz anders. Sie sei daran gewöhnt, nach dem Befehl der Partei die Berge zu verlegen und das Meer zu füllen. Kim Jong-un verglich die Salzproduktionsmethode mittels der unterirdischen Säule mit der früheren Salzproduktionsmethode mittels des Meereswassers und informierte sich dabei konkret über die wirtschaftliche Effektivität der neuen Salzproduktionsmethode. Wenn man vom Meereswasser Salz gewinnen wolle, sollte das Wasser, die Zisterne, das Vorverdampfungsfeld, das Verdampfungsfeld und das Kristallisationsfeld passieren, aber die unterirdische Säule ist mehrmals dichter als das Meereswasser. Nur mit dessen Passieren durch das Verdampfungsfeld und das Kristallisationsfeld könne man Salz gewinnen. Auf einer halben Fläche des bestehenden Salzgartens könne man Salz herstellen und auf der übrigen Fläche die Zucht an der Küste unternehmen. Bei der Salzgewinnung mittels der unterirdischen Säule könne man im Vergleich mit der früheren Methode die Fläche des Salzgartens und auch die Produktionsperiode beachtlich reduzieren, den Produktionspreis senken und die Produktionsmenge pro Hektar mehrfach steigern. Die neue Salzproduktionsmethode mittels der wertvollen Naturschätze Koreas, die ein großes Nutzen bringe, sei wahrhaft eine erneuernde Methode für Intensivierung der Salzproduktion, hob Kim Jong-un hervor und fuhr fort, das Salz aus der unterirdischen Säule enthalte im Vergleich mit dem Salz aus Meereswasser weniger Salzmutterlauge, sodass dieses fast keinen bitteren Geschmack habe. Weil dieses Salz viel Kalium und Jod und wenig schweres Metall enthalte, sei der Nutzwert dieses Salzes bei der Förderung der Gesundheit der Menschen und in der Produktion der Lebensmittel, Kosmetika und Bedarfsgüter sehr groß. Am koreanischen Westmeer sei die unterirdische Säule, deren wirtschaftlicher Wert groß sei, reichlich vorhanden. Wenn man die Produktion von Salz, das im Volksleben und bei der wirtschaftlichen Entwicklung sehr notwendig sei, durchgreifend steigern wolle, sollten die betreffenden Bereiche die Erkundungsarbeit energisch forcieren und die aussichtsreichen Vorräte der unterirdischen Säule ausfindig machen. Alle Salinen sollten die Salzproduktionsmethode mittels der unterirdischen Säule aktiv einführen. An einem Salzhaufen kostete Kim Jong-un den Geschmack von Salz und sagte dabei freudig, dieses Salz schmecke ihm gut, sei zart und habe keinen bitteren Geschmack und hier werden die Schätze hergestellt. Lächelnd sah er sich abermals die ordentlich aufgeschütteten Salzhaufen an und sagte voller Freude, diese Haufen bieten einen schönen Anblick und sehen wie der Weißgoldberge aus. Bei der Einführung der Salzproduktionsmethode mittels der unterirdischen Säule gäbe es viele Schwierigkeiten und Hindernisse, aber mit dem Geist der Priorität der Kraft der selbstständigen Entwicklung habe die Volksarmee die Bresche zur befriedigenden Lösung der Salzfrage des Landes geschlagen und ein gutes Beispiel der Armee der Partei erneut nachhaltig gezeigt. Die Parteipolitik sollte man wie die Volksarmee durchsetzen, bemerkte Kim Jong-un und bat darum, den Armeeangehörigen, die freiwillig diese Aufgabe übernommen, unter brennender Sonne und im Sturmwind für die Durchsetzung des Vorhabens der Partei ihr Ganzes eingesetzt und somit in der Geschichte der Salzindustrie der TVRK einen glänzenden Wendepunkt geschaffen haben, seine Grüße zu entbieten, und er sei sehr zufrieden damit. Die Salzproduktion mittels der unterirdischen Säule sei jetzt nur ein Anfang, aber sie habe eine feste Aussicht und gelte für einen wichtigen Weg zur Lösung der Salzfrage. Die Volksarmee solle weiterhin an der Spitze die großen weißen Berge von Salz errichten und gleichzeitig die Erfolge und Erfahrungen weit und breit verallgemeinern. Die Produktion von Salz sei eine wichtige Frage wie die Agrarproduktion. Wenn man sich mit dem festen Entschluss einsetze, könne man sich sicher selbst versorgen. Der Bereich für Salzproduktion sollte noch mehr Salz gewinnen und somit verschiedene Bereiche der Volkswirtschaft genügend mit Salz versorgen, betonte Kim Jong-un.